Kundgabe 6577. Empfangen am 19.06.1956. Liebende Fürbitte für Weltmenschen. Es verklingt sehr oft mein Wort ungehört, weil es nur leise das Herz des Menschen berührt, weil es nicht laut und vernehmlich ertönt, wie alles, was von der Welt ausgeht und von den Menschen zumeist nicht überhört wird. Doch wer sich öffnet, der wird es auch vernehmen. Das Öffnen aber ist der freie Wille des Menschen. Und darum muss sich ein jeder selbst verantworten, ob mein Wort Eingang fand in sein Herz. Denn es erklingt einem jeden Menschen immer und immer wieder, wenn er es überhört, weil meine Liebe und Barmherzigkeit nicht ruht, um eine verlorene Seele zu retten, solange sie auf Erden weilt. Und oft wird Not und Krankheit meine Bemühungen unterstützen. Aber niemals werde ich zwangsweise auf einen Menschen einwirken, denn es wäre dies verfehlt. Das wirksamste Mittel aber ist liebende Fürbitte für solche Menschen, die der Welt noch zu stark verbunden sind und darum das feine Tönen meiner Ansprache in sich nicht vernehmen können. Denn gedanklich werde ich sie immer ansprechen, aber es nicht verhindern, wenn auch solche Gedanken unwillig abgewehrt werden, weil sie den eigenen Wünschen entgegengerichtet sind. Die Verantwortung für seine Einstellung trägt der Mensch selbst. Er wird aber immer eine liebende Fürbitte spüren als zeitweise Aufgeschlossenheit für geistige Dinge, die auch einmal zur Änderung der Willensrichtung führen kann, sodass dann das Ohr des Herzens sich öffnet, wenn mein Wort erklingt. Die Welt hat große Macht und kann auch gänzlich die Herrschaft gewinnen über einen Menschen. Liebende Fürbitte aber ist eine ebenso starke Macht und ringet oft die Seelen der Welt ab, die ihr schon verfallen waren, weil immer meine Kraft am Wirken ist, wo Liebe ist. Und eine Seele, die stark der Welt verhaftet war, kann plötzlich ihre Wertlosigkeit, ihre Schalheit erkennen und etwas begehren, was sie mehr befriedigt, wenn sich ein Mensch ihrer in Liebe annimmt und ihr beisteht durch Fürbitte, die Kraftzufuhr für jene Seelen bedeutet. Und wahrlich sage ich euch, eure Liebe erreichet mehr als mein Gegner mit all seiner Macht. Denn dieser Waffe ist er nicht gewachsen. Und wo Liebe ringet, gibt er die Seele frei, weil dort ich selbst ihm die Seelen abringe und er mir nicht widerstehen kann. Wäre die Liebe mehr unter euch Menschen, so wäre auch die geistige Not geringer. Denn ihr könntet allen denen zum Leben verhelfen, die ihr in euer liebendes Gebet einschließen würdet. Denn kein liebender Gedanke ist wirkungslos, wenngleich ich den freien Willen eines noch widersetzlichen Menschen achte. Aber auch dieser wird sich wandeln unter eurer Fürbitte, so Liebe euch dazu veranlasst. Es muss für euch ein überaus tröstlicher Gedanke sein, keinen Menschen verloren zu wissen, für den ihr euch in liebender Fürsorge einsetzet. Eure Liebe zieht noch aus der Tiefe zurück, die schon versunken sind. Eure Liebe kann den härtesten Widerstand brechen. Sie kann ein verhärtetes Herz erweichen. Sie kann einer Seele zum Retter werden, weil die Liebe alles erreicht. Und ihr Menschen könnet somit mir ständig helfen, das Verlorene mir zurückzubringen, wo meine Liebe sich still verhalten muss, der Willensfreiheit wegen und weil das Gesetz meiner ewigen Ordnung nicht umgangen werden kann, ansonsten ich wahrlich alles Gefallene errettete aus seiner Not. Und diese Not ist darum besonders groß, weil wenige Menschen nur denen ihre Liebe schenken, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. Darum rede ich alle Menschen an durch mein Wort. Und ich ermahne sie zur Liebe, auf dass sie alle in ihre liebenden Gedanken und liebenden Gebete einschließen, die eine solche Hilfe benötigen, um auch selbst ihre Herzen zu öffnen, wenn ihnen mein Wort ertönt. Die Welt ist eine große Gefahr, aber sie kann gebannt werden durch die Kraft der Liebe, Das sollet ihr alle beherzigen und wissen, dass auch ihr selbst viel dazu beitragen könnet, der Welt, das heißt, meinem Gegner, die Opfer zu entreißen, weil ihr selbst die Waffen gebrauchet, denen er erliegt, wenn ihr in Liebe euch derer annehmet, die der Welt verfallen sind. Ihr könnet sie retten. Und auf das in euch die Liebe entflammt, gedenket der unsagbaren Not, in der die Seele eines solchen Menschen sich befindet, die so schwach ist, dass sie keinen Widerstand mehr leisten kann und darum zuvor Kraftzufuhr benötigt, um sich zu befreien aus unbarmherziger Gewalt. Helfet ihr und schenket ihr die Kraft durch liebende Fürbitte, und sie wird es euch danken ewiglich. Amen.